Zum 75. Geburtstag des Generalissimus Kim Jong-il fand am 1. Februar auf dem Erziehungsplatz vor den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il in der Stadt Haesan eine Veranstaltung für die Abreise der Exkursionsgruppe der koreanischen Jugendlichen des ganzen Landes zum Geburtshaus von Genossen Kim Jong-il im Geheimlager im Gebirge Baekdu statt. Daran nahmen die Funktionäre des betreffenden Bereiches und des Jugendverbandes und die Mitglieder der Exkursionsgruppe teil. Die Teilnehmer legten zuerst an den Bronzestatuen von Kim Il-sung und Kim Jong-il Blumenkörbe und Sträuße nieder und verbeugten sich davor. Auf der Veranstaltung gab es ein Defrat und Reden. Nach der Veranstaltung begannen die Mitglieder der Exkursionsgruppe ihren Marsch nach Potsdam. Die werktätigen verschiedenen Kreise und Schichten und die Jugendlichen in der Stadt Haesan nahmen von der Exkursionsgruppe Abschied.